Schön, wieder hier in Berlin zu sein. Das war ja nicht geplant, aber ganz kurzfristig haben sich unsere Pläne geändert und dann haben wir mal angefragt und die Antwort kam, ja, du bist herzlich willkommen. Unser Herz brennt für Österreich, für den deutschsprachigen Raum, für Europa und jetzt übersiedeln wir im Januar nach Brasilien. Es ist etwas, was nicht geplant war, was wir einfach spüren, dass Gott in unserem Herzen diesen Wunsch, diesen Zug hineingelegt hat und wir gehorchen dem einfach. Und dann, wenn wir drüben ankommen, werden wir mal schauen, was der Herr so mit uns vorhat. Ich möchte heute Morgen über ein Leben im Übernatürlichen sprechen. Wenn wir darüber reden, Leben im Übernatürlichen, dann denken viele Christen, vor allem Christen, die einen Hunger haben nach der Kraft Gottes, einen Hunger haben nach Zeichen und Wunder, die denken in der Regel an Krankenheilungen. Und das ist auch gut so. Gott will die Kranken heilen, davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe allein im letzten Jahr hunderte medizinisch bestätigte Wunder erlebt, von Epilepsie geheilt, über Krebs geheilt, über mehrere Taube, die sofort ihr Gehör wiederbekommen haben. 5 Leute haben ihre Sehkraft wiederum zurückbekommen. Gott will Wunder tun und Gott will heilen, aber wir begrenzen Gott oft so sehr, dass wir, wenn wir an das Übernatürliche denken, nur an Krankenheilungen denken. Gott möchte, dass unser gesamtes Leben ein Leben im Übernatürlichen ist. Gott möchte, dass unser Leben nicht nach den Maßstäben dieser Welt läuft, sondern Gott möchte, dass wirklich unser Leben, unser Alltagsleben, der alltägliche Bereich ein Leben ist, das gekennzeichnet ist vom Übernatürlichen und von der übernatürlichen Kraft Gottes. Das ist der Plan und der Wunsch des Herzens Gottes. Schlagt mit mir Psalm 105 auf und wir lesen von Vers 1 bis Vers 5. Psalm 105, Vers 1 bis Vers 5. Ich lese aus der revidierten Elberfelder. Preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Schaut euch mal hier den 4. Vers an. Hier steht, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Dieses Wort fragt im Hebräischen ist ein sehr, sehr interessantes Wort. Es bedeutet so viel wie etwas zu suchen, etwas zu begehren, etwas zu wünschen, nach etwas zu trachten. Die Bibel sagt dir, dass wir nicht nur Gott suchen sollen, sondern fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Wir sollen die Kraft Gottes suchen in unserem Leben. Das ist ein Auftrag Gottes an jeden seiner Kinder. Mir wurde oft gesagt, dass wir das nicht so tun sollen. Wir sollen die Gegenwart Gottes suchen, nicht die Gaben Gottes. Wir sollen den Geber suchen und nicht die Gaben. Viele Prediger, ich habe mehrere Diskussionen gehabt, die haben mir gesagt, Reinhard, nein, wir suchen den Geber, nicht die Gaben. Wir suchen Gott, nicht seine Dinge, die er uns geben will. Aber die Bibel sagt uns ganz klar hier, sucht, trachtet danach, fragt, begehrt Gott und seine Kraft. Wir sollen Gott suchen nach seiner Kraft. 1. Korinther 14, Vers 1 sagt ganz, ganz klar, strebet nach den geistlichen Gaben. Trachtet danach, sucht sie, begehrt sie. Und wisst ihr, es ist ja richtig, dass Gott wichtiger ist als alle Gaben. Ich war im November in Brasilien und ich predigte dort für 9 Tage jeden Abend und auch morgens teilweise in einer Gemeinde mit circa 800 Leuten. Und Gott hat Erstaunliches. Wir haben Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Und am Dienstag war mein letzter Abend. Am Montagabend geschah einfach nichts. Kein Wunder, kein einziges prophetisches Wort. Nichts. Und in dieser Nacht, als ich in meinem Hotelzimmer die ganze Nacht wach war und zum Herrn geschrien habe, hat der Heilige Geist klar zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin betrübt. Und Jesus kam und erschien in meinem Hotelzimmer und er sagte, ich bin betrübt, weil die Leute die Gaben mehr lieben als mich. Ich möchte sie beschenken, ich möchte meine Gaben geben, aber ich muss wichtiger sein. Und viele Christen gehen eben dann zu dem Punkt, dass wir müssen nur die Gegenwart Gottes suchen und nicht seine Gaben. Aber Gott will uns beschenken. Natürlich, er ist das Wichtigste, er ist das Zentrum, er ist unser Bräutigam, er ist unser Liebhaber, er ist unser Ein und Alles. Aber weil er uns so sehr liebt, möchte er uns beschenken. Er möchte, dass wir in seiner Kraft wandeln. Er möchte, dass wir im Übernatürlichen wandeln. Wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild. Gott ist übernatürlich. Gott ist nicht natürlich. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Unsere Wiedergeburt ist übernatürlich. Unsere Errettung ist übernatürlich. Gott möchte, dass unser Leben das widerspiegelt, dass im Alltagsbereich jeder Bereich unseres Lebens es auch wirklich widerspiegelt, dass wir übernatürliche Wesen sind. Gott möchte seine Kraft durch die Gemeinde sichtbar werden lassen. Das ist der Plan und das ist das Herz Gottes, dass Berlin sieht, dass Jesus Christus lebt und dass der allmächtige Gott sie liebt. Wie wird Berlin das sehen? Durch die Gemeinde. Wer ist die Gemeinde? Ja, das sind die Pastoren. Das sind die Leiter. Das sind die gesalbten Männer Gottes. Ich bin in meinem eigenen Herzen absolut überzeugt, weil Gott mir das in einer offenen Vision vor 30 Jahren gezeigt hat. Es kommt eine erstaunliche Ernte auf uns zu. Ich habe sie gesehen, so wie ich dich jetzt vor mir sitzen sehe. Wir werden eine Ernte erleben, die auch Europa mit einbeziehen wird. Und die auch Deutschland mit einbeziehen wird. Gott wird das tun. Und weißt du, als ich diese Ernte gesehen habe, da habe ich etwas gesehen, was mich überrascht hat. Sie ist nicht geschehen durch einige große Männer Gottes, die so besonders hervorgestanden sind, sondern sie ist geschehen durch den Leib Christi. Durch ganz einfache Christen, die einfach Jesus lieben, Gott hingegeben sind, seine Kraft sichtbar machen wollen unter den Menschen, die verloren gehen. Gott möchte durch jeden Einzelnen von uns seine Kraft ausdrücken. Wir sind übernatürliche Wesen. Wir müssen die Kraft Gottes suchen. Wir müssen Ausschau halten und rufen danach. Gott, wir wollen, dass deine Kraft auch in meinem Leben sichtbar ist. Vor 2 Jahren, glaube ich, war es, da waren wir in Kentucky. Wir wohnen ja in Amerika, North Carolina. Und wir sind da zu meiner Schwiegermutter nach Kentucky gefahren. Und unterwegs dann sind wir stehen geblieben, da gibt es so eine kleine Kunstausstellung und meine Frau, die ist künstlich sehr begabt und meine Schwiegermutter auch und die wollten diese Kunstausstellung halt anschauen. Kunst ist nicht so das meine, es gefällt mir, aber ich habe da eben keine Begabung. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Activity kennt. Kennt ihr das? Wenn wir das Spiel Activity spielen, dann muss man so zusammengesetzte Hauptwörter erraten. Einmal muss man die umschreiben, einmal mit Pantomime und einmal mit Zeichnen. Und wenn wir das bei uns spielen, dann sagt meine Frau immer, aber ich will nicht mit dir in einem Team spielen. Anfangs habe ich mich da etwas abgelehnt gefühlt, aber inzwischen bin ich meine Unsicherheit losgeworden. Und dann sage ich, ja, warum nicht? Wisst ihr, wenn es dann zum Zeichnen kam und ich musste, was weiß ich, einen Elefanten zeichnen, haben alle gesagt, das ist eine Henne, das ist ein Gockelhahn, das ist ein Fisch. Und am Ende, als die Zeit abgelaufen habe, habe ich gesagt, könnt ihr das nicht sehen? Das ist doch ganz klar ein Elefant. Und alle haben gelacht. So, ich bin halt künstlerisch nicht so sehr begabt, außer beim Kochen. Das kann ich recht gut und da künstle ich recht gern. Aber da fuhren wir zu dieser Kunstausstellung und ich sagte zu Debbie, wisst ihr, ihr schaut mal da durch, ich setze mich hierher und warte einfach, bis ihr fertig seid. Und als ich so saß, da kam die Putzfrau vorbei und die hat so geputzt und sie hatte ihren Arm ganz eingebunden, so mit einer Art Schiene, so wie du das hier gehabt hast. Ich glaube, Schiene nennt man das. Und sie hat das so ganz eingebunden gehabt und sie ging da vorbei bei mir und als sie vorbeiging, dachte ich mir so, die muss jetzt die Kraft Gottes doch sehen. Wenn sie jetzt schon bei mir vorbeigeht, ich muss sie ihr zeigen, weil sonst ist ja niemand hier, der sie ihr zeigt. Und habe so kurz gezögert, so, nein, was ist, wenn kein Wunder passiert? Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber was ist, wenn eins passiert? Und dann bin ich ihr nachgelaufen und sie ist hineingegangen in die Damentoilette. Und da habe ich mir gedacht, na, da laufe ich jetzt nicht nach hinein, weil Wer weiß, falls meine Frau das sieht, was sie noch denkt, was ich ein komischer Vogel bin. Also habe ich draußen gewartet auf der Toilette. Als sie rauskam, sagte ich zu der Dame, entschuldigen, es schaut aus, als ob Sie Schmerzen haben. Sie hat gesagt, ja, ich habe arge Schmerzen. Sie hat sich sehr verletzt bei einer Arbeit beim Auto reparieren. Und ich sagte zu ihnen, ich weiß nicht, ob Sie Christ sind oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie an Gott glauben oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie irgendetwas mit Gott zu tun haben wollen. Aber ich möchte gerne einfach Ihnen jetzt die Kraft Gottes zeigen. Darf ich Ihnen das kurz zeigen? Sie schaute mich mit großen Augen an, sagte, na ja. Ich habe die Hände aufgelegt, habe gebetet und habe gesagt, nehmen Sie jetzt bitte die Schiene mal runter. Die nahm die Schiene runter und sie konnte ihren Arm bewegen und war völlig geheilt. Völlig augenblicklich geheilt. Und wisst ihr, ich erzähle das nicht, damit ihr glaubt, ich bin der große, jetzt hätte ich mal was Österreichisches gesagt, aber das versteht ihr Berliner ja nicht. Bei uns sagt man der Wunderwutzi. Versteht ihr das? Der Wunderwutzi. Versteht ihr nicht? Okay, so der große Wunderheiler. Wisst ihr? Aber ich sage das nur einfach, um Jesus zu verherrlichen. Jesus, Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Das habe ich früh gelernt in meinem Leben mit Gott. Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Und das Letzte, was ich möchte, ist, mir irgendwelche Ehre zukommen zu lassen. Aber wir müssen verstehen lernen, dass Gott es liebt, wenn seine Kinder sich im Übernatürlichen bewegen. Ich sage oft zu solchen Leuten, die da hungrig sind nach dem Übernatürlichen, und Simone, du kriegst eine Prophetie von mir, ich muss mich jetzt nur ein bisschen aufs Predigen konzentrieren. Ich sage oft zu Leuten, die dann oft so hungrig sind nach dem Übernatürlichen, sage ich, wisst ihr, bei Gott gibt es ja gar keine Wunder. Dann schau mich so an, wie ihr mich jetzt anschaut. Was? Bei Gott gibt es keine Wunder? Bei Gott gibt es gar keine Wunder. Wunder sind es nur für uns. Gott ist übernatürlich. Wenn ein übernatürliches Wesen übernatürlich handelt, ist das ganz natürlich für ihn. Könnt ihr mir folgen? Logisch, oder Wolfgang? Gott ist übernatürlich, er handelt übernatürlich, das entspricht seiner Natur, also hat er was ganz Normales gemacht. Wir sind so erstaunt über diese Wunder, weil wir oft halt sehr kopflastig sind und oft sehr kämpfen mit Gott, kindlich zu vertrauen, dass das, was er sagt, auch stimmt. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Wir müssen uns ausstrecken nach der Kraft Gottes, nicht für uns selbst, nicht damit wir konsumieren können, nicht damit wir erzählen können, was der Herr in unserer Familie getan hat. Das ist gut und das ist schön, aber damit eine verlorene Welt sieht, dass Jesus Christus auch in Berlin lebt, dass Gott auch in Berlin die Menschen da draußen auf der Straße liebt. Die Wunder gehören raus auf die Straße, liebe Freunde. Ich kann mich erinnern, als Wolfert in Österreich noch sehr aktiv war, da gingen die Wunder auf die Straße. In Wien, die Felberstraße damals, ist aus dem heraus entstanden. Weil die Leute auf der Straße die Kraft Gottes gesehen haben. Mein Herz brennt danach, dass jeder Christ im Übernatürlichen lebt. Dass das Übernatürliche normal wird für uns. Nicht nur Heilungen, sondern einfach alles, was das Übernatürliche betrifft. Einfach Gott wirklich als den zu erleben, der er wirklich ist. Wir müssen so dringend von der Theologie zur Erfahrung kommen. Theologie ist wichtig, aber ich habe so viele Christen kennengelernt, die haben die perfekte Theologie, aber erleben nie, was Gott für sie tun will. Theologie ist gut, Wissen ist gut, das Erkenntnis des Wortes Gottes ist gut, aber was hilft es mir, wenn ich alles perfekt weiß, aber nie erlebe, was Gott wirklich tun kann und tun möchte durch mich. Und wir müssen einfach uns ausstrecken nach Erfahrung, nach Erlebten, nach der Kraft Gottes in unserem normalen, täglichen Alltagsleben. Ich bin vor kurzem in Brasilien in einem Flieger gesessen, von einer Stadt in die anderen, und da saß eine Dame neben mir, und diese Dame hat in Englisch mit der Stewardess gesprochen. Und dann saß sie neben mir hin, und dann habe ich mir gedacht, aha, die ist keine Brasilianerin, und habe sie angesprochen, woher sie kommt. Ja, ich bin Rumänin und ich bin Zahnärztin aus Rumänien und bin jetzt hier in 2 Wochen in Brasilien unterwegs. Und dann sagte sie zu mir, und was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, ich bin Prediger, ich reise durchs Land hier und predige. Daraufhin schaute sie mich an, so etwas ablehnend, und sagte, ich hasse Religion. Daraufhin blickte ich ihr tief in die Augen und sagte, ich auch. Ich hasse die Religion abgrundtief. Jetzt hat sie nicht mehr gewusst, wohin sie geraten ist. Nach einer Stunde sagte sie zu mir, ich habe erst vor kurzem gebetet, dass wenn es Gott gibt, er mir ein Zeichen geben möchte. Ich habe gesagt, das hast du soeben bekommen. Gott ist nicht Religion, Gott ist Beziehung. Gott möchte nicht, dass wir eine Religion verbreiten, sondern eine reale, lebendige Beziehung mit dem Schöpfer des Universums, der uns so tief und so aufrichtig liebt. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wirklich das Übernatürliche das ganz Normale ist. Aber wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Gott ist übernatürlich. 1. Korinther 4, Vers 20 sagt Folgendes. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Ich habe eine Frage an euch. Als die Jünger Jesus gesagt haben, lehre uns beten, was hat Jesus ihnen da gelehrt? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie geht's weiter? Dein Reich komme. Schau mal 1. Korinther 4, Vers 20. Was ist das Reich Gottes? Es besteht nicht in Worten, sondern Kraft. Wenn das Reich Gottes Kraft ist und Jesus uns gebeten hat, für sein Reich hier zu beten, uns aufgetragen hat, wechsel jetzt mal das Wort Reich für Kraft aus. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, deine Kraft komme. Das Reich Gottes ist Kraft. Jesus hat uns gebeten, für das Reich Gottes zu beten. Jesus möchte, dass seine Kraft unter uns wirksam und sichtbar ist. Das ist sein Herzensanliegen. Als wir nach Amerika gesiedelt sind vor 9 Jahren, wir sind einfach rübergegangen, weil wir geglaubt haben, Gott möchte, dass wir jetzt da hinübergehen. Wir haben keinen Zug gehabt, keine Kontakte. Wir sind einfach in den Flieger eingestiegen mit 2 Koffer voll Kleidungsstücke. Den Rest haben wir einfach verschenkt, hergegeben, ein bisschen in Österreich gelassen und sind da hinübergefahren. Und es war einfach wunderbar, wie der Herr uns geführt hat. Wir hatten keine Ahnung, wie wir leben werden. Leute haben zu mir gesagt, du spinnst, du bist verrückt, du hast Frau und 2 Kinder, die musst du doch ernähren. Du kannst nicht in den Flieger einstellen und weißt du nicht, wie das Essen auf den Tisch kommt. Lies doch Matthäus Kapitel 6 jeden Tag 3-mal durch und meditiert ein bisschen darüber. Unser Vater im Himmel kümmert sich recht gut um uns. Und wenn wir solche, Simone, jetzt geht's zu dir. Was du in den vergangenen Jahren erlebt hast, war nur die Vorbereitung für das, was der Herr in deinem Leben zu tun beginnen wird. Der Herr wird sich dir beweisen als übernatürlicher Versorger auf einer Dimension, wie du es noch nicht erlebt hast. Du wirst eine ganze Armee von jungen Menschen sehen, die nicht nur erreicht werden mit dem Evangelium durch dich, sondern die ausgebildet werden als richtige Krieger Gottes, die in der Liebe und der Kraft Gottes hinausgehen werden in viele Länder der Welt und die Herrlichkeit und die Kraft und die Stärke Gottes verbreiten und verkündigen werden. Und es wird Zeiten geben, wo die finanziellen Mittel nicht da sein werden und wo in deinem Herzen dein Glaube einfach groß werden wird und wo du sagen wirst, Gott, du hast doch gesagt. Und der Herr möchte, dass du weißt, im Himmel ist bereits jeder Groschen zur Verfügung, den du je brauchen wirst. Jeder Pfennig, jeder Cent, den du je brauchen wirst, ist bereits im Himmel in einer Bank für dich zur Verfügung. Und du hast jederzeit die Autorität, in diese Bank hineinzugreifen und alles zu nehmen, was das Reich Gottes, welches durch dich gegründet wird, auch benötigt. Der Herr wird dir in den nächsten Monaten eine übernatürliche Erfahrung geben, wie sehr er dein Versorger ist. Es wird etwas geschehen, das ein richtiges Zeichen sein wird in deinem Leben. Der Herr ist tatsächlich mein Versorger. Und das wird etwas freisetzen in deinem Leben, welches nicht nur übernatürliche Versorgung für dich bringt, sondern auch für diese Menschen, mit denen du arbeitest. Du wirst eine geistliche Mutter sein für diese Menschen, du wirst ein geistiger Riese sein für diese Menschen und du wirst diese Menschen nicht in Abhängigkeit zu dir führen, sondern in Abhängigkeit zum Herrn, der sie versorgen wird. Viele Menschen werden durch dich erleben, dass Gott ein übernatürlicher Versorger ist. Und besonders, ich sehe viele schwarze Kinder. Sehr, sehr viele schwarze Kinder sehe ich, die durch dich erreicht werden. Ich sehe Kinder, die sind verworfen worden, Kinder, die sind auf die Seite geschoben worden. Ich sehe Kinder, wo andere Leute sagen, Simone, verschwende deine Zeit nicht mit diese Kinder. Aber dein Herz wird brennen, in deinem Herz wird eine Flamme drinnen sein, die von Gott hineingelegt worden ist. Und der Herr möchte dir sagen, gib weiterhin deine Energie da, wo dein Herz dich hinführt. Denn ich werde eine Armee bauen aus diesen Kindern. Die werden die Herrlichkeit und die Kraft Gottes auf diese Erde bringen und dein Lohn im Himmel wird groß sein. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Alles, was du erlebt hast, war nur die Vorbereitung auf das, was jetzt bald losbricht in deinem Leben. Dein Reich komme. Ihr könnt applaudieren, so viel ihr wollt, solange ihr halt für den Herrn applaudiert. Weil ich brauche den nicht, den lieben Applaus. Aber wisst ihr, dein Reich komme, deine Kraft komme. Der Herr möchte, dass seine Kraft sich ausdrückt. Als wir nach Amerika gegangen sind, da habe ich dann in einer Schule gearbeitet. Es war ganz eigenartig. Gott sprach eines Tages zu mir, ich möchte, dass du in dieser Schule arbeitest. Und ich sagte, Gott, das geht nicht, ich habe keine Ausbildung. Ich habe 9 Schuljahre, dann habe ich eine Kaufmannslehre gemacht und ich bin Österreicher, ich habe keine Qualifikation dafür. Aber Herr, ich tue, was du sagst, dass ich tun soll. Ich mache alles, was du willst, dass ich tue. Keine Frage. Und dann hat der Direktor mich angerufen und hat gesagt, Reinhard, ich möchte, dass du bei uns in dieser Schule arbeitest. Ich habe gesagt, okay. Er hat gesagt, bring mir deine Studienpapiere und Abschlüsse. Ich habe gesagt, ich habe keine. Ich war auf einer Bibelschule in England, die nicht gesetzlich anerkannt ist, weil die halt eine normale charismatische Bibelschule ist. Ja, gib mir die Papiere. Der schickte sie ein, Schulbehörde sagte, nein, der kann nicht angestellt werden, der muss auf die Uni. Der Direktor sagte, es ist mir egal, was ihr macht, ich will diesen Mann in meiner Schule haben. Und ich wurde dort angestellt. Ich habe gearbeitet in einem Klassenzimmer, die in Amerika, die versuchen sie zu integrieren. Das sind so Kinder, wo der Intelligenzquotient sehr nieder ist, so um die 60 herum, die auch teilweise soziale, ganz schwache Verhältnisse kommen und die einfach wirklich ganz, ganz niedrig, auf einem niedrigen Niveau sind. Da habe ich gearbeitet in diesem Klassenzimmer mit 14 Kindern. Und in North Carolina, wo wir sind, muss jedes Jahr am Ende in dieser Schule, in den Schulen, muss jedes Jahr ein Test absolviert werden. Da geht's ganz streng zu. Dieser Test entscheidet, wie viel finanzielle Mittel die Schule haben, wie es mit den Kindern weitergeht. Der Test kommt versiegelt in einen Tresor am Tag vor den Prüfungen, die über 3 Tage gehen. Niemand darf diesen Test öffnen, erst wenn der Test beginnt, ein paar Minuten vorher. Jeder Lehrer muss unterschreiben, wenn ich nur einen kleinsten Hinweis einem Schüler gebe, um ihm zu helfen, dann kann ich ins staatliche Gefängnis kommen dafür. Das ist ganz verrückt, sowas habe ich als Europäer noch gar nicht erlebt. Auf jeden Fall, diese Klasse, die wir hatten, die mussten den Test absolvieren, konnten ihn aber nicht bestehen, weil viele ja das gar nicht lesen konnten. Aber sie mussten ihn Jahr für Jahr absolvieren. Ich arbeite da mit einer Lehrerin zusammen, die nicht christlich war, die esoterisch war, aber nicht gläubig war. Und eines Tages hatte ich einen Traum, dass die ganze Klasse den Test besteht. Vielleicht so 5 Wochen vor den Tests. Dann ging ich hin zur Lehrerin und sagte, Angela, ich habe gestern Nacht was geträumt. Sagt sie, ja, was hast du denn geträumt? Ich habe geträumt, dass jeder von unserer Klasse den Test besteht. Daraufhin hat sie gelacht und hat gesagt, ja, ja, du mit deinen Träumen. Ich habe gesagt, nein, die werden den Test bestehen. Du weißt, dass das keiner erwartet und du weißt, dass das unmöglich ist. Ich habe gesagt, gar nichts ist unmöglich. Ich habe es geträumt. Wochen sind vergangen. Als ich am Tag des Tests in die Schule kam, ich war vor der Lehrerin hier und vor den Schülern, spricht der Heilige Geist ganz klar zu mir. Sag, geh in die Schulküche, hol dir Öl und salb jeden Stuhl, wo die Schüler drin sitzen. Denke ich mal, das mache ich jetzt. Hab das gemacht, ich habe nicht gebetet, ich habe kein Wort erwähnt, ich habe einfach nur das getan, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Hab die Stühle gesalbt und dann ging es zum Test. Bevor der Test begann, habe ich zu den Schülern gesagt, alles Gute, ihr werdet alle die Prüfung bestehen. Die Lehrerin hat gesagt, hör auf mit dem Blödsinn. Und ich bin lächelnd aus dem Zimmer rausgegangen. Alle haben die Prüfung bestanden. Der Direktor kam, der war übrigens Christ, er kam hinein in die Klasse und er sagt, ich habe nachgeforscht in der Geschichte der Schule, sowas hat es noch nie gegeben. Und er sagte, wie ist das eben geschehen? Und ich lächelte und ich zeigte auf die Lehrerin, mit der ich arbeite und ich habe gesagt, sie hat sehr hart gearbeitet und Jesus hat den Rest getan. der lächelte und ging aus dem Klassenzimmer raus. Wisst ihr, Gott will, dass wir übernatürlich leben. Ich bin persönlich überzeugt davon, dass jeder Christ, der hier in diesem Raum sitzt, jeden Tag vom übernatürlichen Wundern umgeben ist, die wir aber oft verpassen. Weil wir so sehr im natürlichen leben. Gott möchte, dass sich unser Leben ändert. Gott möchte, dass wir permanent, dass wir zu diesem Punkt kommen, wo wirklich wir permanent im übernatürlichen leben. Johannes 14, Vers 12 ist so einer der Verse, die ich noch nicht in meinem Leben erreicht habe, aber den ich nachjage. Der wird größere Dinge tun, der an mich glaubt. Glaubst du an Jesus? Natürlich, sagen wir alle. Jesus verspricht uns, dass der an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue und größere. Das ist ein Versprechen unseres Herrn. Das hat er uns klipp und klar im Wort versprochen. Und ich bin, wisst ihr, ich bin so wie ein Pitbull. Wenn der einmal was in den Zähnen hat, dann lass das nicht mehr los. Und ich habe diesen Vers gelesen und ich habe gesagt, Herr, ich gebe nicht auf, egal was es mich kostet, egal welchen Preis ich bezahlen muss, egal ob die Leute jetzt sagen, der ist verrückt, den laden wir nicht mehr ein, oh, es ist alles egal, ich will und ich muss und ich werde Johannes 14, Vers 12 in meinem Leben erleben. Es ist die Verheißung meines geliebten Jesus an mich, seinem Lieblingssohn. Ihr habt mich nie predigen gehört über den Lieblingssohn Jesus. Ha? Werde ich euch vielleicht ein anderes Mal tun. Jesus hat uns das versprochen. Es ist der Plan Gottes, dass wir größere Dinge erleben, wie Gott es will, dass wir sie erleben. Wie können wir diese Dinge erleben? Wie können wir zu diesem Punkt kommen, wo wir wirklich diese größeren Dinge erleben? Erstens, wir müssen nach dem Herrn und seiner Kraft suchen. Ja, wir wollen den Herrn, wir wollen den Heiligen Geist, wir wollen die Gegenwart Gottes. Klar, aber die Bibel sagt, suchet nach dem Herrn und seiner Kraft. Wir müssen uns bewusst ausstrecken nach der Kraft Gottes. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir die Schnauze voll haben von einem kraftlosen Christenleben. Wir müssen innerlich zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich will mein Leben nicht leben, dass ich eines Tages sterbe, in die Ewigkeit gehe, ohne alles erlebt zu haben, was dein Wort mir verspricht. Und sein Wort verspricht jeden von uns größere Dinge zu tun, wie Jesus selbst sie getan hat. Das ist sein Versprechen. Was haben die Apostel getan, als sie verfolgt wurden? Und sie gingen hinaus und sie beteten Folgendes. Herr, strecke deine Hand aus, um Zeichen und Wunder zu tun. Gott möchte, dass wir diesen innerlichen Schrei in uns haben. Herr, ich will Zeichen und Wunder sehen. Warum wollen wir Zeichen und Wunder sehen? Wenn wir das Herz Gottes für Berlin spüren würden, wenn wir wirklich das Herz Gottes für Berlin spüren würden, dann würden wir spüren, welches Mitleid Gott mit den Berlinern, mit den Deutschen, mit den Europäern hat. Sein Herz brennt vor Mitleid. Wenn wir auf die Straße gehen, sehen wir sofort, das Einzige, was die Lösung ist, ist die Kraft Gottes. Das ist das Einzige, die Hoffnung. So viele Menschen sind belastet, betrübt, getrieben unter einem Joch. Nette Worte werden sie nicht befreien. Nette Geschichten werden ihnen das Leben nicht ändern. Aber die Kraft Gottes, die Kraft zur Errettung ist, wird jeden Bereich ihres Lebens verändern. Und es muss unser Herzenswunsch sein, dass wir Kanäle werden der Kraft Gottes. Was können wir noch tun? Schauen wir uns diesen Abschnitt an in Johannes Kapitel 14, Vers 12. Jesus sagte, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Das erste ist, Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Im Leben und im Dienst Jesus sehen wir eine vollkommene Harmonie, eine perfekte Einheit zwischen Vater und dem Sohn. Wenn wir die Kraft Gottes erleben wollen, dann müssen wir zu dem Punkt kommen, wo wir in dieser absoluten Einheit leben. wo wir nicht unseren Willen suchen, wo wir nicht unseren Weg suchen, wo der Herr unsere Motive reinigt und immer wieder prüft, warum will ich Wunder sehen, warum will ich die Kraft Gottes sehen, warum will ich im Heilungsteam sein, warum will ich diese Arbeit tun, warum? Wisst ihr, die Frage nach dem Warum ist wichtiger, als wir denken. Gott geht es sehr um das Motiv unseres Herzens. Gott will nicht, dass wir irgendetwas tun, um uns zu profilieren, um Wert daraus zu bekommen. Wir brauchen nichts tun, um Wert zu bekommen. Wir haben den Wert schon durch Jesus Christus bekommen. Aber wir müssen uns immer wieder prüfen. Und wir müssen in dieser absoluten Einheit mit dem Herrn leben. So wie Jesus gesagt hat. Er sagt es im Zusammenhang mit Johannes 14, Vers 12. Er sagt im Vers 10, ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind eine Einheit. Ich lebe nicht, um mich zu profilieren. Es geht mir nicht um mich. Es geht mir nur darum, dass der Vater verherrlicht wird. Ich habe eine interessante, simple Theologie, was Seelsorge betrifft. Die wage ich mich jetzt hier kaum zu sagen, weil Wolfert ist da ja Experte, ich nicht. Das Buch, das er geschrieben hat, ist, nehme ich an, hervorragend. Ich habe es noch nicht gelesen, soeben erst bekommen. Aber ich wage jetzt mich einfach ein Stück hinaus und hoffe auf Gnade, Wolfhard, bitte. Ich bitte vorab um Vergebung. Wenn es schwierig ist, gebe ich dir mein Buch, die Kraft zu vergeben, gratis. Also ich steige jetzt einmal ganz bewusst hier aus dem Boot. Unlängst habe ich meine Schwester angerufen, die sehr aktiv ist in christlicher Seelsorge. Und ich habe gesagt, liebe Martha, ich habe etwas gesehen und erkannt im Wort Gottes, was ich glaube ein wichtiger Schlüssel ist zur Seelsorge. Ja, was ist das denn? Ich habe gesagt, weißt du, ich bin überzeugt davon, dass der absolute Wille Gottes für jedem seiner Kinder der Tod ist. Das ist der absolute Wille Gottes. Gott will, dass du dir selbst stirbst. Dass du dir und deinen eigenen Begierden stirbst und nur mehr lebst für die Wünsche Gottes. Jetzt erlaubt der Herr in seiner Liebe alles Mögliche in unserem Leben, das uns den Tod bringen soll. Wir kämpfen gegen den Tod so sehr an und wenn du gegen den Tod kämpfst, dann wirst du verletzt, anstatt dass du stirbst. Und dann brauchen wir den Seelsorger. Wenn wir nur den Tod umarmen würden, und sagen, Herr, ich will mir selbst sterben, ich will nicht für mich leben, ich habe kein Interesse, irgendetwas für mich zu profilieren oder irgendwelche Dinge zu erleben, ich will nur für dich leben. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Herr, und ich will den täglichen Tod annehmen, akzeptieren, mir wünschen und auch dafür beten. Paulus sagte, ich sterbe täglich mit Christus am Kreuz. Und wenn wir unseren eigenen Begierden und Wünschen, die ja so sehr immer wieder hochkommen und kämpfen und sagen, schau, profilier dich mal. Wenn wir sagen, ich will dem allen sterben, ich will nur deinem Plan und deinem Willen leben, dann werden wir auch die Kraft Gottes erleben. Denn das war genau, wo Jesus war. Jesus sagte, ich tue nichts, außer was ich den Vater tun sehe. Das Erste, was wir müssen, ist, wir müssen wirklich zu dem Punkt kommen, wo wir einfach uns selbst sterben und nur den Vater und ihn durch uns wirken lassen. Das nächste ist, wir müssen lernen. Wir haben das so dringend notwendig, zu lernen, den Heiligen Geist das tun zu lassen, was er tun will. Jesus sagte, ihr werdet größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Und er sagt dann weiter, ich werde wen senden? Wen wird er senden? Den Heiligen Geist. Wo lebt der Heilige Geist jetzt? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19 und 1. Korinther 3, Vers 16. Wenn der Heilige Geist der Schlüssel ist dafür, dass wir größere Werke tun, die Jesus getan hat, dann bedeutet das, wir müssen lernen, diese Einheit mit dem Heiligen Geist zu leben, wie Jesus sie mit dem Vater gelebt hat. Nicht ich tue die Werke, sondern wer tut die Werke, hat Jesus gesagt. Der Vater, der in mir lebt. Die Wunder, die Jesus getan hat, hat in Wirklichkeit nicht er getan, laut seiner eigenen Aussage in Johannes 14, sondern der Vater, der in mir lebt, tut die Werke. Und dann sagt er, ihr werdet Größeres tun, weil ich gehe zum Vater und ich schicke euch den Heiligen Geist, der jetzt in mir lebt. Und ein Problem ist, dass wir uns so anstrengen und so versuchen und so abracken und so hart arbeiten, dass wir die Wunder tun, die wir für Gott tun sollen. Und der Herr sagt einfach, ich möchte einfach, dass du dir selbst stirbst, dass du in perfekter Einheit mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt, lebst und dass du keine Werke tust, sondern dass der Heilige Geist sie durch dich tut. Wenn der Heilige Geist sich ausdrücken kann durch jede Person in diesem Raum, werden wir permanent im Übernatürlichen wandeln. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da predigt der Apostel Petrus zu Cornelius, wie Gott, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Hört mal zu. Der Teufel ist nicht Gottes Gegenstück. Christen sagen oft, ja, der Teufel, der ist das Gegenteil von Gott. Nein, Gott ist der Schöpfer, der Teufel ist die Schöpfung. Gott hat kein Gegenüber. Wenn der Teufel ein Gegenüber haben sollte, vielleicht könnte er der Erzengel Michael sein, aber nicht Gott. Gott hat kein Gegenüber. Gott ist allmächtig. Der Heilige Geist wohnt jetzt in uns und der Heilige Geist sucht Kanäle, durch die er sie ausdrücken kann. Der Heilige Geist ist permanent am Umhergehen und schauen, wo gibt's Menschen, die sich selbst gestorben sind? Wo gibt's Menschen, die schreien nach der Kraft Gottes? Wo gibt's Menschen, die sagen, ich suche nach dem Herrn und seiner Kraft? Denn ich sehe die verlorenen Menschen, ich sehe die Not, ich sehe die Schulkollegen, ich sehe die Arbeitskollegen, ich sehe die Nachbarn und ich kann ihnen nicht helfen. Außer ich habe Kanäle, durch die ich mich ausdrücken kann. Und wenn wir uns so dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, werden wir größere Werke tun, als Jesus sie getan hat. Und auf diesem Weg bin ich, da bin ich unterwegs, dass ich diese größeren Werke tun will. Wir hatten einen Hund, als wir in Österreich waren. Ich habe nie Hunde geliebt und eigentlich wollte nie was zu tun haben. Meine Frau ist Hundeliebhaberin und hat mir gesagt, ein Hund, ein Hund, ein Hund. Und ich habe gesagt, kein Hund, kein Hund, kein Hund. Sie hat gesagt, ein Hund, ein Hund, ein Hund. Und ich habe gesagt, kein Hund, kein Hund, kein Hund. Naja, es war so eins gegen eins und damals habe ich noch nicht so ganz verstanden, Happy Wife, Happy Life, wie ich das jetzt verstehe. Es war noch etwas schwieriger damals. Und dann kamen die Kinder. Papa einen Hund, Papa einen Hund, Papa einen Hund. Jetzt war 3 gegen 1. Dann fuhren wir nach Passau und haben von einem Züchter einen reinrassigen, goldenen Retriever gekauft. Die Mutter war dreifache Europasiegerin, Vater war Weltsieger. So einen richtig dollen, guten. Ich habe gesagt, wenn ich schon auf den Hund komme, dann ordentlich. Haben wir uns diesen Hund gekauft und ich war mit dem Hund 3 Jahre in der Schule. Der Hund hat mir perfekt gehorcht, sogar wenn er sein Lieblings... Leckerli, glaube ich, sagt ihr in Deutschland, gell? Sogar wenn er sein Lieblingsleckerli im Mund gehabt hat und nicht gesagt hat, spuck's aus, hat er es wieder ausgespuckt. Und dann mussten wir nach Amerika und der Hund war schon eher fortgeschritten im Alter, der hatte vielleicht noch 2 oder 3 Jahre zu leben. Und die Tierärztin sagte, der muss 6 Monate in Quarantäne und den Flug, es ist nicht sicher, ob er es überlebt, suchen Sie einen guten Platz. Das haben wir getan, ich habe geheult und geheult und geheult. In Amerika bei unserem Speisezimmer, da stand das Bild von dem Hund und wenn ich hingeschaut habe, habe ich immer geheult. Und ich sage zu meiner Frau, ich will nie mehr wieder einen Hund haben. Das tut zu weh, wenn der wegkommt. Eines Tages komme ich nach Hause und da ist so ein schwarzer Labrador im Haus, vielleicht so 8 Monate alt. Und ich sage, was tut der Hund denn hier? Und meine Frau sagt, der gehört jetzt uns. Damals habe ich schon verstanden, Happy Wife, Happy Life. Der Hund blieb im Haus. Aber mit dem Hund war etwas. Der Hund war nicht normal. Der kam aus dem Tierheim. Debbie hat ihn aus dem Tierheim geholt, zusammen mit unserem älteren Sohn. Sie hat dann noch zum Sohn gesagt, angeblich, ich glaube ihr das auch, hat zum Sohn gesagt, Christopher, wir dürfen den Hund nicht nach Hause. Der Papa hat gesagt, kein Hund mehr ins Haus. Mein Sohn, der ist inzwischen 23 Jahre und größer als meine Frau und viel größer als ich natürlich. Die hat gesagt, ich bin größer als der Papa, ich bin stärker als der Papa, den Hund nehmen wir mit nach Hause. Ich habe mir gedacht, vielleicht hast du mehr Kraft, aber ich habe mehr Autorität. Auf jeden Fall, der Hund kam nach Hause und der Hund war wirklich nicht normal. Er rannte durchs Haus, er zerriss den Teppich, man konnte ihn nicht streicheln, er war völlig von Sinnen, wirklich abnormal. Und meine Frau ist eine Tierliebhaberin, so sehr, dass sogar sie gesagt hat, ich sehe es ein, der Hund muss wieder weg. Als sie am Abend zu Bett gingen, legte sie den Hund neben ihre Seite auf dem Bett und der am Boden, schlief am Boden. Und ich dachte mir so plötzlich, jetzt bete ich mal für den Hund. Ich lege meine Hände auf den Kopf des Hundes und der Heilige Geist, der in mir wohnt, sagte, der Hund hat drei Dämonen. Den, den und den. Dachte mir, na, das ist ja toll. Wenn der Heilige Geist das sagt, will der Heilige Geist was tun. Ich sagte zum Hund, sagte zu den Dämonen, jetzt hört mal gut zu. Der Hund gehört jetzt mir, nicht mehr euch, also raus. Der Hund machte, gähnte so ganz eigenartig und schlief ein. Das ist das ist wirklich wahr. Ihr könnt dann mit der schönen Frau mit österreichischen Akzent reden, das ist wahr. Der Hund wachte am nächsten Tag auf und von diesem Augenblick an, nicht langsam, in einem Moment war der Hund radikal verändert. Er war lieblich, er war friedlich, er war zugänglich, er hat nichts mehr zerstört, Leute hat er auf einmal geliebt. Er war eine radikal veränderte, ein radikal verändertes Wesen. Wisst ihr, meine Überzeugung ist es, dass solche Dinge um uns herum sind, jeden Tag. Jeden Tag möchte Gott, dass wir das Übernatürliche erleben. Wir müssen uns ausstrecken nach der Kraft Gottes. Wir müssen den Heiligen Geist willkommen heißen, aber nicht nur willkommen heißen. Es ist toll, wenn wir ihn willkommen heißen. Es ist gut, wenn wir ihm sagen, mach, was du willst. Aber wie schaut's aus? Stellen wir unseren Körper ihm 100% zur Verfügung. Sind wir bereit, zu dem Punkt zu kommen, dass wir sagen, Heiliger Geist, nimm meine Hände, nimm meinen Mund, nimm meine Augen, nimm meine Ohren, nimm meine Füße, nimm sie und mach damit, was du möchtest. Dann werden wir erleben, was Jesus sagt. Ich tue die Werke ja nicht, der Vater, der in mir ist, tut sie. Ich tue ja die Wunder nicht, der Heilige Geist, der in mir lebt, tut diese Wunder. Stell dir mal vor, wenn jede Person in diesem Raum beginnt, den Heiligen Geist sich ausdrücken zu lassen, draußen im Alltag von Montag bis Sonntag. Überleg einmal kurz, was kann in Berlin geschehen, wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir dieses tiefe Verlangen haben, wo wir wirklich bereit sind, uns selbst zu sterben, denn es kostet uns den Tod. Leute sagen zu mir, du bist so kühn, wie betest du da draußen mit den Kranken? Ich sage, ich bin so kühn, du siehst meine Knie nicht. Aber es ist mir egal. Lieber lasse ich den Heiligen Geist sich ausdrücken durch mich, als dass ich die Kraft Gottes nicht erlebe. Ich bin bei lange kein Experte, ich bin noch lange nicht angekommen, aber ich bin unterwegs auf eine Reise, Johannes 14, Vers 12, zu erleben. Das ist mein tiefes Herzensanliegen. Es ist so ein tiefes Verlangen in mir. Ich will mein Leben nicht zu Ende führen, ohne dass ich die Kraft Gottes im Alltag erlebe. Wisst ihr, vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, wo ich im Himmel war, wo ich plötzlich merkte, und Jesus mir das gezeigt hat, dass alles, wofür ich auf dieser Erde arbeite, hier bleibt. Mein Auto bleibt hier, das Haus bleibt hier, all der irdische Besitz bleibt hier. Was kommt mit mir? Jeden Menschen, den ich zu Jesus geführt habe, steht mit mir oben vor dem Thron Gottes. Und ich habe mich entschlossen, Herr, ich will so viele mitbringen, wie ich kann. Aber ich brauche deine Kraft dazu. Heiliger Geist, nimm mich in Besitz. Ich werde mich hingeben, zu dir zu schreien, fasten, zu beten, dein Angesicht zu suchen. Sucht den Herrn und seine Kraft. Der Herr möchte, dass du größere Werke tust, wie Jesus sie getan hat. Das ist sein Wille für dein Leben. Da brauchst du nicht darüber zu beten. Das ist sein ausgedrückter Wille für dich. Bist du bereit, dir selbst zu sterben? Bist du bereit, dass du nicht irgendwelche Trophäen sammeln willst? Bist du bereit, dass du so in Einheit mit dem Herrn und mit dem Heiligen Geist lebst, In solcher Einheit, dass du sagen kannst, nicht was ich will geschieht, sondern nur was er will. Bist du bereit, nicht nur dir selbst zu sterben, sondern bist du bereit, jede Phase deines Wesens, der Person, des Heiligen Geistes auszuliefern, jeden Tag, in der Früh den Tag zu beginnen und sagen, Heiliger Geist, hier ist meine Hand, hier ist mein Fuß, hier ist mein Mund, hier sind meine Ohren, meine Augen, hier sind alle meine Sinne, bitte verwende du sie, sprich durch mich, tu, was du möchtest, dass du durch mich tun kannst. Und wenn wir diesen Prozess bereit sind zu gehen, dann werden wir größere Dinge tun, die Jesus getan hat. Und dann werden wir auch unsere Städte und unsere Nationen erreichen. Gott will Menschen verwenden. Gott will einfache Menschen verwenden. Und in der Ernte, die auf uns zukommt, da wird Gott die ganz normalen Christen verwenden, die bereit sind, sich einfach dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen. Und es wird nicht sein, dass die großen Superstars die Ernte einbringen, sondern dass jeder in diesem Raum, der sagt, ich will dabei sein, der wird teilhaben an der Ernte, die uns der Herr geben wird. Ich hoffe, dass du daran teilhaben möchtest. Ich hoffe, dass ich heute Morgen etwas geweckt habe in dir, wo du so hungrig bist, wo du nicht nur die Gegenwart Gottes suchst, sondern seine Kraft suchst, wo du dich ausstreckst danach. Wie heißt du mit dem Grünen, die Lobpreister geleitet hat? Astrid. Astrid, ich empfinde, dass der Herr dir sagen möchte, dass in dir unwahrscheinliches Potenzial schlummert, welches er noch nicht freigesetzt hat. Aber er wird es in Kürze freisetzen. Ich empfinde, dass der Herr die Nacht verwenden möchte, um dir in der Nacht neue Musik zukommen zu lassen, die in deinem Geist geboren wird und die aus deinem Geist heraus dann auch zu Papier kommen wird und die viele Menschen verändern wird. Der Herr wird dir eine besondere Salbung geben, dass durch die Musik, die aus deinem Geist herauskommt, richtige Befreiungen geschehen. Ich sehe so richtig wie ein Schwert Gottes, welches die Ketten durchtrennt, aus deinem Geist herauskommen durch die Musik, die Gott dir geben wird. Es wird Zeiten geben, wo mitten in der Nacht du munter werden wirst und wo du plötzlich die Gegenwart des Heiligen Geistes spüren wirst und wo plötzlich der Heilige Geist deinen Geist ergreifen wird und die Musik wird aus dir hervorsprudeln. Diese Momente sind wichtig. Schreib sie nieder und lass den Heiligen Geist diese Musik verwenden, um durch dich Menschen freizusetzen. Herr, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist. Heiliger Geist, wir lieben dich so sehr. Wir wollen, dass wir uns dir völlig zur Verfügung stellen. Wir bitten dich, hilf uns dabei. Du siehst, wie viel Ängste wir oft mit uns tragen, wie wir uns oft schwer tun. Du siehst unsere Herzen. Herr, du kennst versteckte, verborgene Motive. Heiliger Geist, wir sehnen uns so sehr danach, nicht nur deine Gegenwart zu spüren. Wir sehnen uns danach, dass du dich ausdrücken kannst durch uns. Herr, ich bitte dich, dass du in jedem von uns diese tiefe Sehnsucht wächst. Ich bitte dich, dass du in jedem in diesem Raum einen Hunger und ein Verlangen schenkst, dass wir uns dir so zur Verfügung stellen, dass du, Heiliger Geist, dich ausdrücken kannst, jeden Tag der Woche durch jeden von uns, jederzeit, wie du es möchtest, nicht wie wir es bestimmen. Heiliger Geist, wir wollen nicht bestimmen darüber, wann unser Körper dir zur Verfügung stellt. Wir wollen uns dir so zur Verfügung stellen, dass du uns jederzeit verwenden kannst, damit deine Kraft sichtbar wird. Herr, wir suchen nach dir und deiner Kraft. Wir sehnen uns nach deiner Stärke. Herr, wir sehnen uns nach einem übernatürlichen Lebensstil, wo du dich einfach ausdrücken kannst, Heiliger Geist, durch jeden von uns. Hilf uns in diesem Prozess. Hilf uns auf diesem Weg. Schüre das Verlangen und den Hunger in uns so weit, bis wir nicht mehr anders können, als auf unsere Knie zu fallen und dich zu suchen und deine Kraft für diese verlorene Welt, für diese verlorene Stadt, für diese verlorene Nation. Und Herr, wir danken dir für das, was du tun wirst. Ich denke, der Heilige Geist möchte sagen, ein Wort für die Gemeinde hier. Der Regen kommt. Wolfhard, der Regen kommt. Jetzt ist nicht mehr hier als eine Wolke, so klein wie die Faust. Aber der Herr möchte dir sagen, schau auf die kleine Wolke. Schau nicht auf die Dürre, schau nicht auf das, was nicht ist. Schau auf die kleine Wolke, wie Elia sie gesehen hat, denn der Regen, er kommt hier in diese Gemeinde. Ich sehe, wie Ströme lebendigen Wassers hinausfließen werden, nicht nur in die Stadt Berlin, sondern weit hinaus über die Grenzen Deutschlands. Diese Gemeinde hier wird Missionare entsenden, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, die vom Strom Gottes erfasst worden sind und die Kraft und den Strom Gottes hinaustragen zu den Verlorenen in vielen Bereichen der Welt. Was ihr in Simone gesät habt, ist nur die Erstfrucht. Es wird viele solche Früchte geben, die der Herr euch hier in dieser Gemeinde schenken wird. Was du vor Jahren gesät hast, wirst du auch ernten und mit deinen eigenen Augen sehen. Der Regen kommt hier in diese Gemeinde. Es ist klein, die Wolke ist klein, wie eine Männerhand, aber der Regen Gottes kommt. Und der Strom wird fließen, hinaus in die Welt, und die Leute werden trinken. Der Herr wird etwas Besonderes tun mit den jungen Leuten, Katrin. Der Herr wird junge Leute in dieser Gemeinde so anzünden mit seinem Feuer, dass sie so radikal sein werden, dass andere Menschen sie als verrückt abstempeln werden. Sie werden nicht angepasst sein, diese Welt, sie werden so radikal und anders sein. Es wird nicht religiös sein und es wird nicht aufgezwungen sein. Es wird auch nicht etwas sein, was du versuchst in den Menschen hineinzulegen. Es wird übernatürlich vom Geist Gottes gewirkt sein. Der Heilige Geist wird junge Menschen so anzünden, dass sie radikal sein werden, für Jesus brennen werden und dass sie das Feuer hinaustragen werden. Leute von anderen Gemeinden werden hierher kommen, um zu sehen, was Gott mit den jungen Menschen in dieser Gemeinde tut. Der Herr ist sehr berührt von deiner Treue und von dem, was du ihm gegeben hast. Heiliger Geist, wir schätzen dich so sehr. Wir schätzen dich so sehr. Komm, Heiliger Geist. Oh, steck unser Herz neu in Brand. Zünd uns an. Oh, wunderbarer Heiliger Geist. Oh, Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Ich spüre, dass eine Salbung freigesetzt wird, dass der Herr neue Türen öffnet im säkulären Bereich. Einige von euch werden über die nächsten Wochen und Monate plötzlich neue Jobangebote bekommen. Einige von euch werden Beförderungen bekommen. Völlig übernatürliche Beförderungen, wo plötzlich sich Türen vor euch auftun und ihr werdet in eurem normalen Berufsleben Beförderungen bekommen. Und der Herr möchte, dass ihr weißt, dass ihr wisst, es ist ein Zeichen seiner Gunst in eurem Leben, die er verwenden möchte, um die Menschen zu berühren, denen ihr begegnet. Die Gunst des Herrn wird einigen von euch in dieser Gemeinde neue Türen in der Arbeitswelt auftun. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Wir lieben dich. Oh Herr, wir sehnen uns so danach, deine Kraft zu sehen, Herr. Herr, wir tun Buße. Wir kehren um davon, wo wir deine Kraft nur für uns haben wollten. Herr, wir tun Buße, wo wir deine Kraft nur haben wollten, damit wir konsumieren können. Vergib uns. Und Vater, mach jeden von uns einen Kanal, um die Menschen um uns herum zu erreichen. Nimm uns, Heiliger Geist, und verwende uns. Du kannst uns haben. Amen.